Ich bin also Gisela Ullmann. Kurz zu meiner Person, steht ja auch im Programm. Ich habe also 1962 angefangen, am damaligen Psychologischen Institut in Berlin zu studieren und bin mein Leben lang sozusagen dort geblieben. Bis jetzt Ende diesen Monats, da werde ich entpflichtet. Habe dort also studiert, Diplom gemacht, promoviert, habilitiert und bis vor 10 Jahren gelehrt und bin, das muss ich auch dazu sagen, vor 10 Jahren berentet worden und seitdem etwas aus der Übung, was Seminare betrifft, bitte ich zu entschuldigen. Die ganze Sache ist ja angelegt als, weiß ich, Vortrag mit Diskussionen. Ich will also ein paar Sachen zur Diskussion stellen. Bitte auch euch sofort einzuhaken, wenn ihr widersprechen wollt, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr irgendwas verbessern wollt, Anregungen geben wollt, dass das nicht bis zum Schluss bleibt, wo man sowieso nie schafft, sondern offene Fragen, finde ich, müssen immer gleich beantwortet werden. Ich habe Santiago Vollmer gebeten, dazu zu kommen. Er hat gerade, das Buch liegt ja vorne am Informationstisch, verschiedene Artikel von Klaus Holzkamp, auch die zur Erziehungskritik, ins Spanische übersetzt und ist jetzt dabei, das Buch Lernen von Holzkamp ins Spanische zu übersetzen. Und wir haben es am Psychologischen Institut immer gern kollektiv gehalten. Das heißt, dass man nicht alleine, wie jetzt hier so oft noch in dieser Anordnung, vor Hörern steht und Hörerinnen, sondern dass jemand dabei ist, der sozusagen auch einem einhelfen kann oder einen korrigiert, wenn irgendwas falsch ist. Also auf jeden Fall, das ist kooperativ und kollektiv gemeint. Und ich habe mich gefreut, dass Santiago Vollmer dazugekommen ist. Danke für die Einladung. So, es soll also zu lernen gehen. Es ist läuft in dem Strang Ferienuni. Deswegen würde ich vorher fragen wollen, hat jemand das Buch Lernen von Klaus Holzkamp schon gelesen? Den bitte ich aufzuzeigen. Einer, zwei, drei. Das heißt, ich trage jetzt keine Eulen nach Athen, wenn ich euch versuche darzustellen, was da im Wesentlichen drin steht. Die zweite Frage, oder ebenso hat jemand das Buch von Moritz Marquardt, Einführung in die Psychologie, und die entsprechenden Kapitel über Entwicklung und Lernen gelesen. Einer hat schon aufgezeigt, auch zwei. Also auch das ist sozusagen nicht. Dann gehe ich mal davon aus, dass also wenig bis keine Voraussetzungen da sind. Ja? Wenn es trotzdem langweilig wird, dann sagt Bescheid. Ich habe gedacht, als Eingangsfrage mal zu thematisieren, was eigentlich Lernen bedeutet. Also ich wollte jetzt nicht in der üblichen Entertainer-Art fragen, was versteht ihr denn unter Lernen? Ich wollte auch keine wissenschaftliche Definition hier geben, sondern einfach mal ein paar Beispiele dafür bringen, wie unterschiedlich das Wort Lernen in der Alltagssprache auch vorkommt. Zum Beispiel ein Kind lernt laufen. Das ist ja nichts, wo irgendwie ein Lehrer das dem Kind beibringt, sondern das Kind fällt so lange auf die Schnauze, bis es dann eben auf zwei Beinen wirklich vorwärts kommt und nicht mehr fällt. Dann hatten wir mal bei einer Befragung, also einem Kinderinterviews, einen Jungen, der zu einer Frage sagte, das haben wir gerade in der Schule, das weiß ich nicht. Das lernen wir gerade in der Schule, das weiß ich nicht. Dann ist mir eingefallen, dass ich 8 Jahre lang Russisch gelernt habe, aber bis auf ein paar Wörter nichts davon kann. Und dann kann ich auch sagen, ich habe gelernt, mich durchzusetzen, was also auch ein Lernprozess ist, der mit Belehrtwerden nichts zu tun hat. Oder ich habe aus dank langer trauriger Erfahrung gelernt, dass in bestimmten Situationen gute Argumente nicht zählen, sondern einfach als sachfremd abgetan werden. Dann gibt es auch Momente, wo man plötzlich was kapiert, was begreift, wo sich was umstrukturiert. Ein persönliches Beispiel von mir ist, ich habe mich also jahrelang damit beschäftigt, Jean Piaget zu verstehen, seine Theorien zu verstehen und habe jahrelang darüber nachgedacht, wie das eigentlich mit der kritischen Psychologie in irgendeiner Weise kompatibel ist, wie das Verhältnis da ist. Und bis ich drauf gekommen bin, dass er gar kein Entwicklungspsychologe, sondern ein Erkenntnistheoretiker ist, dass es ihm nicht darum geht, herauszufinden, wie Kinder sich entwickeln, sondern wie Erkenntnis sich entwickelt. Und dass es deswegen auch legitim ist, die Ontogenese sich anzugucken, also die kindliche Entwicklung, statt der historischen Entwicklung, weil man davon ausgehen kann, jetzt nicht, dass die Phylogenese gleich Ontogenese ist, sondern dass also bestimmte, gerade was Erkenntnis betrifft, bestimmte Prozesse, die logisch aufeinander folgen müssen und nicht umkehrbar sind, eben bei Kindern genauso ablaufen wie bei Erwachsenen. Klaus Holzkamp hat sich, soweit ich sehe, mit Lernen als Prozess beschäftigt. Mich hat sehr stark interessiert, wie also so ein plötzliches Begreifen, wodurch sich alles umstrukturiert, man plötzlich also Land kriegt in einem Gebiet, wo man vorher geschwommen ist. Wie das passiert, das ist die sogenannte Kreativitätsforschung, die ist aber heute nicht Thema. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich auch dazu noch was sagen. Soweit klar? Ja, dazu gibt es sicherlich keine Frage. So, Lernen. Also Holzkamp setzt sich erstmal mit der traditionellen Lernen, mit den traditionellen Lerntheorien auseinander. Das sind zunächst mal die behavioristischen Theorien. Sind die bekannt oder? Also Konditionierung, klassische Konditionierung bedeutet bekanntlich eine Verhaltensänderung, die durch einen, also ja, Konditionierung bedeutet eine Verhaltensänderung, die durch einen Reiz bedingt ist. Also der Reiz macht sozusagen automatisch, dass der Organismus sein Verhalten ändert. Unterschieden wird dazwischen bekanntlich wahrscheinlich zwischen klassischem Konditionieren. Das ist das, wo ein Reiz durch einen, also ein bedeutungsvoller Reiz durch einen neutralen Reiz ersetzt wird, kreiert die ganze Sache. Von Pavlov bekanntlich mit dem Hund, der lernt, der also speichelt, wenn er sein Futter entkommen sieht oder riechen kann und dann eben auch lernt, auf einen Glockenton, der dem Futter vorausgeht, auch schon zu speicheln. Pavlov selbst hat es im Grunde auch als Signallernen bezeichnet und gesagt, das ist völlig normal. Der Reiz, also nicht der Reiz wird ersetzt, also der Futterreiz wird ersetzt durch die Glocke, sondern die Glocke signalisiert, dass das Futter jetzt kommt. Das wird aber meistens in den einschlägigen Lehrbüchern nicht so gesehen, sondern wird wirklich als eine durch den Reiz bedingte Verhaltensänderung angesehen. Das etwas elaborierter ist dann das operante Konditionieren. Das ist jetzt vor allen Dingen von den amerikanischen Behavioristen dann entwickelt worden. Das bedeutet, dass ein Verhalten dadurch, dass es verstärkt wird, also auf Deutsch belohnt wird, länger ausgeführt wird, beibehalten wird, also ein etwas erst zufälliges Verhalten wird dann eben öfter ausgeführt. Ebenso auch dann, wenn ein vorher aversiver Reiz, also irgendwas Unangenehmes wegfällt, das setzt voraus, dass es also Verhalten gibt und nicht nur einfach Reaktionen auf Signale. Das können erst höhere Tiere. Die Behavioristen bemühten sich aufzuweisen, dass diese Art von Lernen, die vor allen Dingen an Ratten und Tauben entwickelt worden ist, auch das menschliche Lernen abbildet und menschliches Lernen ganz genauso passiert. Insbesondere Skinner hat ja einige Romane geschrieben, wo er das so Gesellschaften entwirft, die genau nach dem Motto funktionieren. Dabei bleiben viele Fragen offen. Die für mich wichtigste Frage ist in dem Fall erstmal, wer ist eigentlich der Bekräftiger oder wer bekräftigt den Bekräftiger, also den Belohner, ne? Wie kommt die Rollenteilung zwischen demjenigen, der belohnt wird und demjenigen, der belohnt, überhaupt zustande? Wie lernt der Belohner zu belohnen? Eine Frage, die, soweit ich sehe, überhaupt nicht beantwortet wird. Behavioristen, jetzt bin ich nicht sicher, ob auch Skinner das war, wurden dann im Alter auch religiös, weil sie eben dann einen Gott wohl brauchten, um das Problem zu lösen. Ne? So, wesentlich ist aber, und das war das, was mich gereizt hat hier, dass die Bitte, was über Lernen zu erzählen, hier an der Ferienuni anzunehmen. Wesentlich ist aber, dass damit genau genommen nur konzipiert wird, was getan werden muss, damit ein Organismus lernt. Insofern handelt es sich eigentlich nicht um Lerntheorien, sondern um Lehrtheorien. Also es wird gesagt, wie man lehrt, damit der andere lernt. Und wenn dann auch noch automatisch angenommen wird, dass der lernt, dann ist es das, was im alten deutschen Sprachgebrauch Nürnberger Trichter hieß. Ist das bekannt? Also oben reinstopfen und dann klappt es. Und was Holzkamp dann den Lehr-Lern-Kurzschluss nennt, dass also Lehren mit Lernen gleichgesetzt wird. Er zeigt das dann auch in seinem Sofort, oder? Ich sage den Satz noch zu Ende. In seinen Beispielen auf, dass also auch die Berliner Schulpläne, Berliner Lehrpläne so aufgebaut sind. Da steht dann dauernd, der Schüler lernt. Und im Grunde lehrt, soll der Lehrende das lehren und dann soll der Schüler das lernen. Ja? Ist der Nürnberger Trichter ein reales Bildungskonzept, was mal verfolgt wurde? Oder ist es die Bezeichnung, ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist schon immer, also ich habe es immer nur als abschätzige Bezeichnung gelernt, also als eben Missverständnis. Ne? Ja, das Konzept dieses Frontalunterrichts geht ja auf Comenius zurück, wie ich inzwischen weiß, und war damals eine große Revolution. Davor hatte man ja diese Dorfschulen oder so, wo also alle möglichen Kinder und Jugendliche in verschiedenem Alter da eben ihre 2 Jahre oder so abgesessen haben und wo der Lehrer sich immer nur mit einem beschäftigt hat, was man heute bindendifferenzierten Unterricht nennt, aber das ist wieder was anderes. Und die große Erfindung des Frontalunterrichts war dann, wie Comenius schreibt, dass ein Lehrer 100 Schülern gleichzeitig was beibringen kann. Ein ökonomisches Verfahren, aber andererseits steckt da genau dieser Lehr-Lern-Kurzschluss drin oder ist nahegelegt, ne? Der zweite wesentliche Kritikpunkt ist, dass Organismen, und wie gesagt, das ist auch der Ausdruck, der in dem Behaviorismus verwendet wird, die sprechen niemals von Menschen, sagen nur manchmal, bei Menschen ist es genauso, dass Organismen so nur durch Reize bedingt konzipiert werden, also der Reiz bedingt oder bewirkt, dass etwas passiert, und nicht als Menschen, die sich eben zu etwas auch verhalten können und schon gar nicht als solche, die Bedingungen schaffen können. Also die Bedingungen sind immer da, der Stimulus ist immer, oder der Reiz auf Deutsch ist immer da und der bewirkt, dass irgendwas im Organismus passiert, womit, wie Holzkamp, also das ist jetzt ein Grundstein der Überlegungen zur Schaffung einer kritischen Psychologie oder der kritischen Psychologie, dass damit die Menschen nur einseitig abgebildet werden. Natürlich können sie sich auch anpassen, sie können sich also auch, aber sie können die Bedingungen auch verändern, unter denen sie leben. Das ist ein marxistischer Gedanke, der ist auch durch die Kapitallektüre an sich in die Psychologie, in die kritische Psychologie reingekommen, dass eben Menschen ihre Lebensbedingungen produzieren. Das fängt also an mit Ackerbau und mit Werkzeugherstellung, mit Ackerbau und Viehzucht, dass also die Menschen nicht mehr den Tieren hinterhergerannt sind, sondern sie bei sich hatten und sich da bedienen konnten und dass sie eben nicht mehr durch die Wälder streifen mussten und suchen, sondern dass sie säen und ernten konnten und damit eben ihre Nahrungsversorgung jedenfalls optimiert haben. Eine dritte Kritik ist, dass sowohl die Reize als auch die Bekräftigungen, also die Verstärkung, nicht als Bedeutung konzipiert werden, sondern eben als Auslöser von Verhalten. Dazu ein Beispiel, was aus einer Vorlesung, also das Beispiel einer Studentin in einer Vorlesung von Holzkamp zum Lernen, das Bremslichtbeispiel, aber wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, kennt ihr es nicht, dann kann ich es erzählen. Nach dem Konzept des Behaviorismus würde ein Fahrlehrer einen Fahrschüler so lange auf andere Autos auffahren lassen, bis der durch Trial and Error, also Versuch und Irrtum, kapiert, dass wenn da die Bremslichter aufleuchten, dass er dann das Auto des Vorgängers und sein eigenes schrammt. Das würde kein Fahrlehrer machen, weil er damit eben unter Umständen sein Leben auf jeden Fall, aber sein Auto und das Leben des anderen ruinieren würde, sondern er würde dem Fahrschüler erklären, was Bremsleuchten sind, also die Bedeutung dieser Signale, es sind ja auch Signale, ne? Sagen. Und jetzt will ich nicht behaupten, dass der damit sofort umgehen kann. Ich habe nie einen Führerschein gemacht, ich weiß es nicht, aber ihr wahrscheinlich. Ob das eine Weile dauert, bis man es dann wirklich automatisch drin hat. Aber auf jeden Fall weiß man es. Ja? Und wenn man es dann nicht automatisch drin hat, dann nicht deswegen, weil man so lange probieren muss, sondern weil man erstmal lernen muss, wahrscheinlich schnell darauf zu reagieren. Jetzt könnte man fragen, oder ihr wisst es vielleicht auch, es gibt ja auch noch andere Lerntheorien im Mainstream. Sogenanntes selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Lernen. Für dieses eigenverantwortliche Lernen steht im Rahmen der Schule vor allen Dingen der Name Klippert. Ich weiß nicht, ob euch der schon bekannt ist. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe auch gestern extra nochmal nachgeguckt in den einschlägigen Artikeln im Handwörterbuch der pädagogischen Psychologie von Rost und im Handbuch der pädagogischen Psychologie von Krapp und Weidemann. Es geht auch bei diesem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lernen immer darum, dass fremdgesetzte Ziele möglichst effektiv gelernt werden. Also ich habe nicht einen Hinweis gefunden, und das ist die Kritik von Klaus Holzke, aber das ist da, wo er ansetzt. Wie kann man eigentlich lernen, spezifisch menschliches Lernen konzipieren, wenn man vom Lerner ausgeht, der nicht fremdgesetzte Ziele, sondern eigene verfolgt? Wie kann man das überhaupt konzipieren? Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Menschen auch konditioniert lernen, also Signal lernen. Er setzt sich auch damit auseinander und sagt, das ist natürlich möglich, das sind in der Regel Ausnahmesituationen. Ein Beispiel ist von einem kleinen, das nimmt jetzt einmal aus Mainstream-Lehrbüchern, ein Beispiel ist von einem kleinen Kind, was in einer Arztpraxis geimpft wird und hinfort, sobald es einen weißen Kittel sieht, anfängt zu heulen. Das ist als Beispiel für klassisches Konditionieren, wo er sagt, ja, das Kind hat überhaupt keinen Durchblick, was da passiert. Es weiß nur Signal, Schmerz und heult schon mal vorsorglich, weil es das wieder antizipiert. Es gibt noch ein... Also, das andere Beispiel ist mit dem Fischer Ja. So, ein Fischer, der den Fluss nicht das kennt. Das ist das operante Konditionieren. Genau, und das operante Konditionieren und das... Klassische. Das Dekonditionieren? Löschung. Löschung, ja. Ja, willst du es darstellen? Ah, das mit dem Fischer. Fluss und dem Fischer. Das, der Beispiel ist auch von einem Lehrbuch. Lerntheorien, ich glaube, es sind die klassische, die man so in der Uni noch bekommt. Heckhausen und diese ganzen. Und es ist ein Fischer, der den Fluss nicht kennt. Der schmeißt immer in eine Richtung. Der eine Fischer schmeißt. Die Angel. Die Angel, genau. Und sofort gibt es einen Fisch. Und das macht er immer so. Und er ist gewöhnt, dass es immer so passiert. Und sobald es auf einmal nicht passiert, dann dauert es nicht lange. Dann geht er weg. Dann denkt er, okay, jetzt ist es nicht mehr. Leer gefischt. Ja, irgendwie sind die weg. Es ist nicht mehr so. Und es gibt einen anderen Angler, der kommt zu einer anderen Stelle und der schmeißt. Und manchmal gibt es was, manchmal nicht. Und dann dauert es ziemlich lange, bis er dann irgendwann merkt, jetzt kommt wirklich nichts mehr. Also, und aufgibt. Der wartet lange, länger. So, diese Konditionierung, der Autor, der sagt da, das demonstriert sozusagen, wie Konditionierung bei uns läuft. Also, wenn man immer beim Operanten konditionieren, gibt es diese zwei Varianten, dass man die intermittierend gibt, die Reize, oder man gibt sie hintereinander. Und wenn man sie hintereinander gibt, nimmt man an, dann löscht es schneller auch wiederum. Und wenn man sie intermittierend anbietet, dann passiert es so, dass die Löschung langsamer läuft. So. Dann nehmen sie an, dass es bei uns nur so diese kompliziertere Variante meistens gibt, etc. Aber dann, Holzke, aber das wirst du weiter erklären. Ne? Eigentlich ist es wie bei der Bedeutung, dass der in dieser Situation natürlich niemand, also der Holzkamp sagt, wieso ruft der Fischer nicht bei der Wasser und bla bla bla Büro. Vor allem in Deutschland gibt es das immer. Ich dachte, als ich das übersetzte, gerade, dass in Lateinamerika viele Leute staunen werden, dass es sowas gibt. Aber ich habe schon die abgefahrensten Geschichten gehört von Büros. Also im FKK, im FKK war es letztens eine Frau, die eine Erlaubnis hatte, um gekleidet mit ihrem Mann zu sein. Also so Beispiele, was man sich alles für Erlaubnisse und Büros gibt, wo man sowas machen kann. So, aber der ruft doch nicht da. Also er würde dann die Bedeutung der Sache mitbekommen, weil es gibt Leute, die registrieren, so ist der Fischbestand in diesem Fluss zum Beispiel. Okay. Er könnte bedeutungsvermittelt lernen, was ist da los. Er könnte das erfahren. Okay. Aber der Autor des Konditionierungsbuchs, der sagt nein, der nimmt das nicht mal wahr, dass diese Möglichkeit drin ist. Und der handelt dann natürlich begründet, wenn er diese Möglichkeit nicht hat und das Wasser auch nicht sieht, man kann doch nicht sehen und ich kenne den Fluss nicht, dann ist es logisch, dass ich annehme, okay, für mich vernünftig zu sagen, okay, es kam die ganze Zeit ein Fisch raus, jetzt ist irgendwas an der Stelle, ich brauche nicht weiter probieren und der andere hat bessere Gründe, hat gute Gründe, nochmal es zu probieren. Ja. Mit dem Beispiel und jetzt auch der Ausführung ist auch etwas schon angesprochen, was wir Reinterpretation nennen. Also es gibt ja Theorien und die wenn man die prüft auf ihren rationalen Gehalt und übersetzt in etwas, was dann, also was zunächst mal als mechanische Theorie konzipiert wird, dann aber übersetzt in eine Theorie, die spezifisch menschlichem Vermögen entspricht, dann nennen wir das eine Reinterpretation. Und in dem Fall wäre es, also die Menschen sind nicht bedingt, sondern sie verhalten sich vernünftigerweise so. Also der eine, der immer den Fisch gleich dran hat, der weiß also ganz fix, da ist nichts mehr und geht. Der andere, der nur manchmal einen dran hat, hat natürlich einen Grund, länger zu warten, weil könnte ja immer noch einer kommen. Also es ist ja sozusagen, ich finde das Beispiel übrigens blöd, weil ich nicht weiß, ob es in der Realität, aber ich bin kein Fischer, ob es in der Realität wirklich so ist, dass man zack, zack, zack oder wenn ich die Fischer sitzen sehe, dann sitzen die immer ganz lange und machen gar nichts und wenn sie dann endlich einen Fisch haben, schmeißen sie dann wieder rein. Und ich weiß nicht, ich denke, die gehen nach Hause, wenn Abendbrotzeit ist, aber, aber es ist eben ein Beispiel aus einem Lehrbuch und ein Beispiel für eine Reinterpretation, dass man sagt, das, was die Menschen machen, was diese Menschen in dem Fall machen, ist tun sie vernünftigerweise. Das vernünftigerweise ist ein Wort, was Holzkamp vorschlägt, um einzufügen, um zu sehen, ob eine Theorie wirklich eine, wie heißt das? Realitätsgehalt? Nein, ich wollte jetzt auf die Bedingtheit raus. Wirklich eine Ursache-Folge sozusagen darstellt oder ob es ein Kausalzusammenhang hier. Ein Kausalzusammenhang darstellt oder sozusagen ein, wie er nennt, ein Begründungsmuster, also etwas spezifisch Menschliches, abgekürzt BGM. Holzkamp ist ein großer Freund von Abkürzungen gewesen. Sie waren nicht immer glücklich, aber okay. Dies vernünftigerweise soll nicht bedeuten, das ist rational, ja, oder absolut logisch, sondern vernünftigerweise heißt immer für je mich für vernünftigerweise oder in dem Zusammenhang besser ist eigentlich subjektiv funktional. Oder subjektiv sinnvoll, was gleichzeitig das einzige a priori in der kritischen Psychologie ist, dass Menschen sich nicht bewusst schaden können, sondern dass sie sich nicht bewusst schaden können. Es kommt dann gleich das Beispiel von den Rauchern, oder? Ich rauche selber, aber nicht um meine Lunge zu ruinieren, sondern weil mir das Spaß macht. Das nehme ich die, mit, das mit der Lunge nehme ich in Kauf. Bis jetzt ist er noch nicht ruiniert. Ja, also es ist natürlich möglich, dass man sich sozusagen als, dass man in Kauf nimmt, dass man sich auch schadet, aber man würde das nicht tun, wenn das nicht in irgendeiner Weise subjektiv sinnvoll wäre. Dann kann man auch an diesem Beispiel zeigen, oder worauf es auch rausläuft, ist, dass man statt dieser Vorstellung, ich weiß gar nicht, ob man hier was schreiben kann. Ja, irgendwie ist nichts dabei. Ich kann ein Whiteboard mal abholen. Ja. Lass mal die Tür offen, vielleicht ja, jetzt entsteht so ein Zug. Ja, ja. Ja, ne? Ich habe auch überlegt, aber ich glaube, das ist sehr laut, wenn man die Fenster... Kann man die Fenster aufmachen? Aber es zieht schon ein bisschen, man merkt es. Man kann sie nicht aufmachen, ne? Sagten ach so. Die. Das geht nicht. Ja, aber bei uns kommt ein Zug, ja. Gisela, zu diesem Kausalzusammenhang, ich weiß nicht, ob du das erzählen wolltest, aber der, für die Leute, die Psychologie studieren hier in Deutschland, ihr kennt das auch, wir lernen doch fast durchgehend in den Unis Behaviorismus, oder Kognitivismus, die neuen Varianten. Aber die Annahme, dass es ein Kausalzusammenhang ist, ist sehr wichtig für den Mainstream, weil das begründet auch die Möglichkeit, dass es in einem Experiment demonstriert werden kann. Also wenn man annimmt, das ist A und B und dazwischen gibt es vielleicht irgendwelche Annahmen, die auch Bedingungen, die Bedingungen sind, also Konditionanten, sind, die ich nicht kenne. Und ich mache jetzt einen Zusammenhang zwischen Variablen. Und jetzt versuche ich das, ich versuche die Bedingungen so zu kontrollieren, dass es immer mehr Variablen reinkommen. Wir hatten einmal in der Uni, als ich studierte, 216 Variablen. Es war unglaublich, was für Korrelationen noch rauskamen. Dann klar, die Annahme ist wichtig. Sobald ich auf einmal sage, naja, aber das ist kein Kausalzusammenhang, dann geht alles flöten, dann kann ich das nicht mehr machen. Dann hat das keinen Sinn, weil die Person, die unter diesem Experiment jetzt auf A mit B geantwortet hat, ist nicht mehr in einem Kausalzusammenhang, sondern hatte gute Gründe, auf A mit B zu antworten, wie der Fischer auf den einen Fluss und der andere Fischen auf den anderen. Und wenn man diese Zusatzbedingung weiß, dann ist es nicht so, dass man den Experiment ändern muss, sondern die Zusatzbedingung ist eben, der eine hat nur die Information und der andere hat nur diese andere Information. Das heißt, dieses Experiment ist eigentlich, der hat ein Realgehalt, und zwar der Realgehalt ist, dass sie eine Realität herstellen, bei der der Proband niemals den Durchblick hat. Und dann versuchen zu untersuchen und herauszufinden, wie handeln Menschen unter Bedingungen, die sie nicht kontrollieren. Und das widerspricht sich gerade mit dem wichtigsten Punkt für uns als kritische Psychologen, ist, wir haben die Fähigkeit, die Welt zu ändern. Wir können sie verändern. Das heißt, wenn wir den Durchblick haben und wenn wir den Durchblick nicht haben, haben wir die Fähigkeit, die Welt zu studieren oder zu gucken, was ist denn da los, bis wir herauskriegen, woran liegt es, um diese Bedeutung zu fassen. Was bedeutet das? Und das schalten Sie aus. Also ist es eigentlich daher der Begriff auch der Kontrollwissenschaft, der Holzkamp auch so entwickelt. Eigentlich die Wissenschaft ist, um Menschen zu kontrollieren. Interessant ist in dem Zusammenhang, deswegen danke ich dir für den nochmal, dass du auf diese Kausal, wenn man Experimente liest, die nicht ganz erwartungswidrig, ganz erwartungsvoll entsprechend ausgegangen sind, und das sind sie ja meistens, dann gibt es ja am Ende hier immer Interpretationen. Und da ist interessant, dass sie da in der Interpretation anfangen, darüber nachzudenken, was sich die Menschen dabei gedacht haben könnten. Oder was sozusagen die Gründe von Menschen gewesen sind. Das ist aber nicht Teil der Theorie, sondern es ist dann irgendwie, ja, störbar, ja, wenn, ne? Nach dem Motto, die gute Versuchsperson denkt nicht. Ist ein Buch, also aus der Sozialpsychologie des Experiments. Es ist den Autor, ich glaube, Bungert war das, mit dem Titel Die gute Versuchsperson denkt nicht. Denn wenn sie anfängt zu denken, geht das Experiment schief. Okay, soweit. Deswegen wollte ich einen Stift haben, weil man es ganz gut veranschaulichen kann. In dem Behaviorismus haben wir den Stimulus. Oh, das schreibt sich schlecht. Ich bin nicht gewöhnt, mit sowas zu schreiben. Und wir haben Reaktion, ne? Und das ist ein Automatismus, also eine Bedingung, ne? Was Holzkamp dagegen setzt, sind die Bedingungen. Kürze ich mir jetzt mit. Das sind also meistens die gesellschaftlichen, die materiellen, sonstigen Bedingungen, die man untersuchen kann mit der entsprechenden Wissenschaft, also Gesellschaftstheorie, Physik, Chemie, weiß der Geier, die für den Menschen Bedeutung haben. So kann so ein Tisch etwas sein, wo man es drauflegen kann, wo man schreiben kann, aber ich kann mich ja drunter verstecken. Wenn dann, wie ist das mit der Atombombe? Soll man sich Tisch über den Kopf halten? Ja. Die werden jetzt zu Gründen, etwas zu tun, wobei meistens Prämissengründe gesagt wird. Deswegen, weil diese Gründe praktisch zwei Seiten haben. Die einen zeigen nach den Bedingungen Bedeutung, sind sie also darauf, wie die Umwelt ist und wie ich sie sehe. Und das andere bezieht sich darauf, was ich erreichen will, was also mein Ziel ist. Die dann eben zu einer Handlung führen. Ich wollte das gern anschreiben, weil man sieht, dass also hier, mache ich mal so, hier so ein, und hier zu dem, es also schon auch etwas darum geht, was also vorhanden ist in der Umwelt und um etwas, was dann der Organismus bzw. der Mensch tut, das ist die Handlung, dass hier aber was reingeschoben wird. Also etwas konzipiert wird, was wirklich spezifisch menschlich ist und auf den Menschen zutrifft. Das sozusagen jetzt als Zwischenbemerkung. Und dann, von da aus kann ich jetzt zurück zu der Frage, wie man jetzt spezifisches menschliches Lernen vom Subjekt aus konzipieren kann. Also die ganz erste Frage, warum je ich als Subjekt, warum lerne ich? Da gibt es in der traditionellen Psychologie, vielleicht kann ich das hier schnell einfügen, das Konzept des extrinsisch motivierten und des intrinsisch motivierten Lernens. Ist das auch für alle ein Begriff? Das kritisiert Holzkamp so, dass also intrinsisch eigentlich bedeutet, ich tue das aus Spaß an der Sache. Und also wie zum Beispiel, Marc hat gestern nochmal nachgelesen, also das Zusammensetzen von kleinen Plättchen zu großen Schiffen oder so. Ne? Also das liegt im Prozess, macht einfach Spaß, das zusammenzusetzen. Und nicht aber geht es in irgendeiner Weise um Verbesserung der Lebensqualität dabei. Und extrinsisch bedeutet einfach von auch belohnt. Ne? Also ich lerne, weil ich belohnt werde dafür. Und das findet er unzureichend, diese Konzeption, sondern nach der Prämisse, dass Menschen nicht von Reizen bedingt werden, sondern begründet handeln, ist zu fragen, können wir fragen, welche Gründe haben Menschen zum Lernen oder hat ein Mensch zum Lernen? Und jetzt muss ich noch mal eine Prämisse einfügen, nämlich, dass Menschen, wie Holzkamp sagt, die doppelte Möglichkeit haben. Tiere haben nur eine Möglichkeit, die können sich an die Umwelt anpassen oder sie sterben, gehen drauf. Menschen haben diese Möglichkeit auch, sie können sich auch an die Umwelt anpassen, aber sie können auch die Umwelt verändern, wie ich schon oben gesagt hatte. Das baut er aus dann eben mit entsprechend, wie gesagt, der Handlungsfähigkeit bei Menschen ist eben sowohl sich zu, das schöne Wort, französische Wort, débrouillieren. Ich kenne dann im Deutschen nur das Wort durchwursteln, also sich irgendwie unter den Bedingungen zurechtfinden, zu suchen. Und das andere, dass man versucht, die Bedingungen so zu verändern, dass es einem besser geht. Stichwort? Wie verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, ja, meinst du? Ja. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, nicht erweiterte, sondern weil er davon ausgeht, dass es im Grunde darum geht, dass man Möglichkeiten findet, die für alle Menschen und nicht nur für eine besondere Spezialgruppe eben sinnvoll sind. Das will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Moritz Markert setzt sich in der Einführung damit sehr schön auseinander. Das ist so eine utopische Vorstellung, ne? Also wie Kantsche Kantsche Maxime. So, diese doppelte Möglichkeit sieht er dann auch beim Lernen. Welche Gründe kann ich haben zu lernen? Ich kann einmal den Grund haben, Strafe zu entgehen, also zum Beispiel nicht sitzen in der Schule, besonders in der Schule, nicht sitzen bleiben zu wollen, keine schlechte Zensur zu kriegen, keine Bestrafung von Seiten der Eltern für schlechte Zensuren, nicht gemobbt zu werden, weil ich irgendwas nicht kann. Das nennt er defensiv begründetes Lernen. Das ist einfach eine Übersetzung, also indem man sich verteidigt. Ne? Man verteidigt sich gegen irgendwelche Zumutungen, gegen Strafen, indem man lernt. Das besondere Kennzeichen dieser, oder das Gefährliche, können wir sagen, ja und? Hauptsache, die lernen die Kids in der Schule, ist ja egal warum. Ne? Das Besondere ist aber, dass man dabei eben auch schummeln kann. Also, ob ich meine Physikklausur deswegen schaffe, weil ich es wirklich verstanden habe oder weil ich vom Nachbarn abgeschrieben habe oder mir die entsprechende Formel in die Handfläche oder kennt ihr alle die Tricks, ist dabei egal. Man kann also Lernen auch vortäuschen. Ja? Ich kenne noch einen anderen, den ich dazu dringend anmerken möchte, und zwar das Ergebnis des Gelernten, dass man mit negativen Gefühlen gelernt hat, ist nicht so von hoher Qualität, wie wenn man intrinsisch mit Freude gelernt hat. Ein Beispiel ist, dass man auf unter negativen Gefühlen gelerntes Wissen schlechter kreativ zugreifen kann. Und wenn man mit Freude gelernt hat, dann kann man dieses Wissen eben, man hat es praktisch im Geist besser parat und kann damit spielen und ist fähiger. Und das ist für mich persönlich jetzt auch ein ganz, ganz großer Grund, also es motiviert mich eben, Richtungen zu gehen, die nicht defensives Lernen unterstützen oder schwarze Pädagogik oder was. Damit setzt sich ja der, heißt der Rot? Nee. Wie heißt denn dieser Neuro... Ja. Bitte? Ja. Doch, Rot, ja. Setzt sich ja damit auseinander. Ich hoffe mal, dass er das auch wirklich physiologisch nachweisen kann, sonst klingt das zwar plausibel, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil... Allerdings, also die Kritik an dieser Unterscheidung zwischen intrinsisch und extrinsisch geht darauf hinaus, dass die wirklich eine sehr reduzierte Auffassung haben. Bestimmt wiederum ist es so... Von Außenstandpunkt. Von Außenstandpunkt erstmal, zu sagen, ich gucke jetzt und sage, ob du jetzt gerade intrinsisch oder extrinsisch lernst und kann dir auch sagen, wie du es sollst, sozusagen. Du sollst Spaß an der Sache haben, sozusagen. Und die Sache selbst ist auch sehr reduziert, also der Gegenstand ist sehr reduziert. Vielleicht ist da doch die Bedeutung von der, wenn er verallgemeinerte Handlungsfähigkeit sagt, was ist da beinhaltet, wenn man sagt, wir haben die doppelte Möglichkeit, innerhalb der Bedingungen zu handeln oder die Bedingungen zu ändern. Die Bedingungen zu ändern ist immer kompliziert vermittelt und bedeutet immer, im Zusammenhang mit anderen zu handeln. Das heißt, diese Möglichkeit ist nicht eine... Ja, sonst? Also, nee, also mir, ich weiß nicht, ich frage mir diese Frage an, mit der muss man immer motiviert sein oder muss das Lernen immer positiv besetzt sein, auch schon gestellt. Aber ich finde, es gibt ja auch Situationen, in denen man, oder in denen ich merke, okay, ich brauche jetzt so ein bisschen so den Druck von außen oder vielleicht sogar auch irgendwie den Zwang, und dann kann ich lernen. Und dann, deswegen weiß ich nicht, ob ich das genauso sehe wie du. Also teilweise ja, aber teilweise glaube ich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, du sagst lieber schlecht lernen als gar nicht lernen. Also ich finde diese Theorie sehr kinderfreundlich, weil also... Ich kann mich nicht erinnern, ob mir das gesagt worden ist, aber meinen Töchtern ist in der Schule auch noch gesagt worden, wenn die gesagt haben, es macht ja gar keinen Spaß, lernen muss auch nicht Spaß machen, ja? Lernen soll nicht Spaß machen, oder wenn Lehrer so argumentieren. Und wenn jemand sagt, nur wenn es Spaß macht, dann lernen die wirklich gut und dann ist das toll, dann finde ich das sehr positiv, weil das einen Einfluss auf die Schulrealität hat. Aber ob es nun wirklich stimmt, ich weiß auch nicht, ob das richtig nachweisen kann, ja? Zum Beispiel, wenn man unter den Psychologen von von uns eigentlich fragen, wie man auch von Statistik weiß. Das ist ja im Grunde genau das, wo viele qualitatives Lernen. Das ist auch mal eine Frage, wie man es lernt. Ne? Ich habe also vor kurzer Zeit, es gibt ja hier diesen Wahrscheinlichkeitstheoretiker bei Max Planck. Im Alter rutschen halt immer die Namen weg, aber jedenfalls ein sehr, finde ich, sehr klugen Mann. Der hat einen Statistiktest entwickelt für Mediziner und der ist mir mal vorgelegt worden. Mein Statistikunterricht liegt wirklich Jahre zurück und ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe alle Fragen richtig beantwortet. Ja. Ich hatte einen ganz anderen Statistikunterricht. Es ging wirklich darum, das zu verstehen und nicht irgendwas auswendig zu lernen und zu kapieren, was Wahrscheinlichkeit ist in dem Fall zum Beispiel. Und die Klausuren bestanden damals bei uns darin, dass wir 3 Tage Zeit hatten. Am 1. Tag um 9 wurden die Aufgaben ausgegeben und am 3. Tag um 5 musste man sie dann gelöst abgeben. Man konnte in der Zeit alles machen, nicht nur nach Hause gehen und schlafen, essen und so weiter, Bibliothek benutzen, alles konnte man. Das Einzige, was verboten war, war mit den anderen darüber zu kommunizieren, die auch an ihrer Klausur saßen. Ne? Man durfte sich aber jede Menge Hilfe holen, also eigen holen. Ne? Also nicht, dass man die mit nach Hause nimmt und der Vater löst dann die Aufgaben oder so. Aber und das fand ich wirklich sinnvoll. Weil das ja auch zeigt, dass man Hilfsmittel nutzen kann, ja, dass man also damit umgehen kann. Bitte? Gigerenzer, ja, danke. Jetzt die doppelte Möglichkeit, die zweite Möglichkeit hatten wir noch gar nicht. Ne? Wir waren jetzt mit extrinsisch hängen geblieben, ja? Achso, ich wollte nur dazu noch sagen, das ist ja jetzt auch ein extrem akademisches Beispiel. So. Wenn man sich mal anguckt, was Kinder wirklich lernen, also jetzt keine Psychologiestudenten, so zum Beispiel, was Kinder wissen über Sachen wie Sport oder über Videospiele. Das ist einfach so ein hohes Maß an Wissen, das aus dem Schulwissen nie übrig bleibt. So, zum Beispiel jetzt mit der Welle und Pokémon Go, wie viele unterschiedliche Namen, die sich super schnell merken können. Oder die Dinosaurier. Es gibt ja Kinder, die können alle Dinosauriernamen, ja? Und zuordnen, richtig zuordnen. Also, so ja. Im Alltag habe ich das, als ich mit Kindern gearbeitet habe, schon extrem gemerkt, ja. Wie sehr die einfach ein Wissen aufbauen, was gesellschaftlich vielleicht nicht so wertgeschätzt wird, dadurch, dass es aber positiv besetztes Wissen ist oder für sie positiv erlebtes Wissen, viel mehr drin bleibt oder auch bis ins hohe Alter. Also, viele von uns wissen wahrscheinlich jetzt noch die Namen der Charaktere aus Kinderserien und so weiter. Also, finde ich, ist ein bisschen. Klassisches Beispiel als Psychologiestudenten. Ja. Ja, das ist, dann kommen wir zu der zweiten Möglichkeit, die Holzkamp als expansiv begründetes Lernen bezeichnet. Ich betone nochmal, dass es um das Begründete geht, das im Alltag und auch manchmal in der Literatur heißt es dann immer defensives Lernen und expansives Lernen. Das ist im Grunde verkürzt um was Wesentliches, nämlich weil es hier um die Lerngründe geht. Und wenn man dann gefragt wird, was kann ich denn tun, damit mein Schüler expansiv lernen kann, nur sagen, gar nichts. Erstens gibt es das nicht und zweitens müssen die ja Gründe haben. Ne? Also ich kann ja den versuchen, zwar Gründe zu vermitteln, aber nehmen das Beispiel vom Physikunterricht wieder auf, hatte ich schon gesagt, dass ich in der Klausur schummeln kann, wenn ich zum Beispiel da schreiben soll, wie ich also eine kaputte Steckdose repariere. Wenn ich aber wirklich meine Steckdose, die kaputt ist, reparieren möchte, keine Möglichkeit habe, einen Fachmann hinzuzuziehen, weil ich kein Geld habe oder weil es die Uhrzeit nicht ist und ich brauche die Steckdose jetzt und ich das also können möchte und lernen möchte, dann habe ich einen Grund, das zu lernen und das geht nicht mit Schummeln, sonst geht man drauf. Ne? Also das weiß man dann auch beim Strom, dass es höchst gefährlich ist, beim Strom einfach mal zu schummeln. Der Ausgangspunkt für spezifisch menschliches Lernen jetzt aus subjektwissenschaftlicher Sicht ist also eine Handlungsproblematik, also eine Handlungsproblematik, nur damit es sich einprägt. Also ich habe bei dem, was ich tun will, ein Problem, weil ich es nicht kann. Und dann lege ich jetzt eine Lernschleife ein, wie Holzkamp das nennt. Die kann darin bestehen, dass ich im Internet recherchiere, dass ich mir Fachliteratur hole, dass ich andere frage, die es schon können, dass ich mich beraten lasse. Also alle diese menschlichen Möglichkeiten, gesellschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben. Mit dieser Lernschleife entferne ich mich mal erst von meinem Ziel. Denn während ich das lerne, wird meine Steckdose nicht heil, die ist immer noch kaputt. Ne? Aber wenn ich es dann kann ich sozusagen das Handlungsproblem lösen. So, ja? Jetzt nochmal zu der Frage, weil Sie gerade nochmal begründetes Lernen so betont haben. Also kann man nicht aber eigentlich auch sagen, dass Defensivlernen auch manchmal begründet ist, weil ich halt einer Strafe entgehen will. Also das ist ja auch ein guter Grund. Naja, ich will ja nur sagen, dass es so drauf ankommt, dass es nicht defensives Lernen einfach ist, sondern dass es defensiv begründet ist. Der Grund ist, dass ich einer Strafe entgehen will. Und defensives Lernen und expansives Lernen sieht immer aus wie so Lernformen oder Lernstile, die in der Literatur kommen, ne? Ständig. Und als ob das so ein ja, bestimmter Stil des Lernens wäre, ne? Sondern es geht eben um den Grund, den ich habe. Ne? Die Begründung ist, kann man als expansiv oder defensiv analysieren, sozusagen. Ja, ich hatte es jetzt nur bei so verstanden, dass ich es nur bei dem Expansiven nochmal begründet hervorgehoben. Nein, bei beidem. Bei beidem, ja, ja. So. Das ist eigentlich das Konzept. Das Beispiel, an dem er das dann analysiert, ist eins, wo ihm auch vorgeworfen wird, oder ich fand das auch irgendwie nicht so ganz glücklich, weil es ein bisschen elitäres Ideologie, also er will es an einem Beispiel exemplifizieren, wo es um nicht einfach einen Stimulus geht, sondern um ein gesellschaftlich geschaffenes, bedeutungsvolles, einen bedeutungsvollen Gegenstand. Und dafür wählt er aus die Schönbergschen Orchestervariationen, 12-Tonmusik, ich weiß nicht, ich habe damit auch, und gehe davon aus, dass ihm das also scheußlich klang und chaotisch. Er aber weiß von anderen Menschen, dass sie das also mit Genuss rezipieren. Und diesen Genuss geht jetzt also auch nicht immer nur darum, Steckdosen zu reparieren, bei ihm auch schon gar nicht. Diesen Genuss wollte er sich auch verschaffen und er beschreibt dann, stellt dann dar, wie er es gelernt hat, diese Orchestervariationen nicht nur zu genießen, zu verstehen, sondern darüber auch ein ganz anderes Gefühl für, bei ihm ist das Beispiel Haydn dann gehabt hat, ne, dass er also Haydns Musik auch ganz anders gehört hat. Und er geht im letzten Kapitel dann noch ausführlich auf die Institution Schule ein, als Disziplinaranstalt, orientiert sich dabei an Foucault und stellt im Grunde dar, dass da, also ich sage es jetzt ganz, ganz kurz, dann haben wir jede Menge Zeit noch zur Diskussion oder zu was anderem, dass da eigentlich nur defensiv begründetes Lernen möglich ist. Weil schon deswegen, weil eigentlich es gibt jetzt auch schon Schulen, wo das möglich ist, zu seiner Zeit gab es das noch nicht, dass also Schüler eigene Fragen stellen können, dass sie eigenen Fragen bearbeiten, nachgehen können, sondern dass ihnen immer vorgegeben wird. Und ich weiß, dass es solche Schulen gibt, aber in der Literatur ist es eigentlich auch immer noch so, dass es eine Aufgabe gibt, die dann eigenverantwortlich gelöst werden soll oder gelernt werden soll. Ne? Und das ist dann seine, für mich jedenfalls die Hauptkritik daran, dass Schülern verwehrt wird, ihren eigenen Fragen nachzugehen, sondern dass sie von vornherein lernen, ja, Wissen rezipieren sollen, was es schon gibt und damit eben auch sowas wie ja, Weiterentwicklung eingeschränkt wird. Ich sag, wenn man nicht ständig zurückgepfiffen würde in der Schule, dann würde man wahrscheinlich essentielle Fragen in der Menschheit besser lösen können. Das ist sozusagen sein Schluss.